Kundgabe 3157. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1944. Starker Wille erforderlich zum Aufnehmen der Gedanken. Es ist das Aufnehmen der Gedanken desto schwerer, je mehr die Außenwelt an den Menschen herantritt und ihn hindert, in völliger Abgeschlossenheit auf die Stimme des Geistes zu horchen, die ihm die Gedanken nun leise zuflüstert. Es ist dies ein Akt der größten Willensstärke, der immer wieder geübt werden muss, der immer wieder Kraft erfordert, die sich der Mensch erbitten muss. Da es göttlicher Wille ist, dass sich der Mensch mit seinem Geist verbinde und sich von ihm belehren lasse, wird er auch niemals ein Gebet darum unerhört lassen. Nur muss es aus tiefstem Herzen kommen. Es darf nicht nur ein Form- oder Lippengebet sein, sondern das Verlangen nach göttlicher Gnadengabe durch den Geist muss so stark sein, dass das Gebet inbrünstig emporgesandt wird, wonach dem Menschen auch stets die Kraft zugehen wird. Und dann ist der Mensch fähig, jeden ihm zuströmenden Gedanken aufzunehmen, ohne Bedenken und Zweifel. Und dann erst kann er belehrt werden und tiefste Weisheiten empfangen. Göttliche Gabe bedingt ungeteilte Aufmerksamkeit. Göttliche Gabe wird nicht ausgeteilt ohne tiefes Verlangen. Und göttliche Gabe wird nur dem vermittelt, der bereit ist, sie weiterzugeben. Und zu allem ist ein starker Wille erforderlich, der immer und immer wieder von Neuem tätig sein muss. Denn niemals wird ein Mensch dazu gezwungen, wider seinen Willen, aber auch nicht mit einer Gnadengabe überschüttet, die er nicht ernstlich begehrt. Er muss in ständigem Ringen bleiben. Er muss sich ständig im Gebet vertiefen und dessen eingedenk sein, dass es etwas überaus Kostbares ist, was ihm die Liebe Gottes bietet und dass ihm diese kostbare Gabe nicht mühelos zufallen kann, ohne dass sein Wille tätig wird. Die Gedanken aus dem geistigen Reich umschwirren ihn ständig, gute und böse, und wollen nur aufgenommen werden von ihm. Und nun muss sich der Mensch öffnen, und zwar bewusst die guten Gedanken erbitten. Er muss sich durch seinen Willen selbst in den Zustand versetzen, jeden ihm zugehenden Gedanken vernehmen zu können. Er muss gewissermaßen sein geistiges Ohr öffnen und nun der feinen Stimme lauschen, die sich nun kundgibt. Bringt der Mensch aber diesen Willen nicht auf, so bleibt es stumm in ihm. Er hat keinen innigen Kontakt mit den Wesen des Lichtreiches, die ihm in gedanklicher Form die göttliche Weisheit vermitteln wollen. Und dieser Kontakt muss unweigerlich zuvor hergestellt sein, wozu als erstes ein starker Wille erforderlich ist. Amen.